Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm 72, Vers 18 bis 19. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein so herrliche Taten vollbringt. Gelobt sei sein herrlicher Name für immer. Die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Amen. Ja, Amen. Gott segne dieses Wort. Gott loben. In diesem Psalm hier aus dem Alten Testament, Psalm 72, lernen wir mehr, was es denn bedeutet, Gott zu loben und Gott Lob auszusprechen. Und hier erkennen wir, dass eben es unser Herrgott ist, der nicht nur heilig ist, ja, also hier wie der Psalmist es ausdrückt, aber eben, dass wir verstehen, dass Gott eben allmächtig ist und in sich selber, in und durch sich selber sich manifestiert in unseren Herzen, wie auch hier im Herzen des Psalmschreibers hier. Und wir tun gut daran, Gott zu loben, ja. Und Lob drückt sich aus, also nicht nur in Gottes Wort. Ich sage immer, ja, geht immer in die Bibel. Die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel, also dass wir Gott loben und nicht nur in die Bibel gehen, weil das irgendwie etwas Mechanisches ist. Nein, weil Gott eben uns sein Wort gegeben hat, im Alten, das Alte und das Neue Testament, ja. Und wir können uns ihm vertrauen. Und zum Beispiel, wenn man dann, wenn ihr überlegt, wie kann ich denn Gott loben? Ja, ich möchte gern Gott loben. Ja, und eine Sache ist die, eins, dass wir dann verstehen, wer Jesus Christus ist und warum er gekommen ist. Jesus Christus als Gott im Fleische, als Menschensohn, Gott ist Mensch geworden. Ja, und dann eben für uns gestorben am Kreuz, um Sünde, Tod und Teufel und alles Böse ein für alle Mal zu besiegen für alle Zeit. Und dass wir das verstehen, das ist etwas, was nur Jesus Christus tun konnte am Kreuz, denn er wurde vom Heiligen Geist gezeugt, nicht von Menschen, von Menschenhand. Ja? Also das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen und dass er eben nur dadurch eben auch wieder durch den Heiligen Geist wieder auferstanden ist. Es ist schon erstaunlich, dass wie und dass genau das alles passiert ist, das sagt uns die Bibel nicht. Aber wenn wir verstehen, wer Jesus Christus ist, das ist auch nur einmal in der Menschheitsgeschichte passiert und das wird so nicht wieder passieren, dann ist eben auch manchmal wichtig zu verstehen, dass wir Gott loben, auch dann seine Heiligkeit auch anerkennen, aber eben auch praktisch uns ihm zuwenden. Und zum Beispiel überlegt mal, vielleicht habt ihr Schwierigkeiten oder ihr habt noch nicht gar nicht mal überlegt, wie man richtig auch beten könnte. Es gibt also keine Mechanik, da ist kein gutes oder falsches. Manchmal hört man Leute beten und das klingt alles sehr hoch und heilig, aber ob nun wirklich die Menschen der Herzen Jesus Christus zugewandt sind, das weiß eben auch nur unser Herrgott. Also lasst euch nicht beeinflussen, dass es nun jemand predigt oder betet irgendwie und es klingt irgendwie super toll und oh, ich könnte so gar nicht beten. Darum kommt es nicht an. Es geht unserem Herrn Jesus Christus einzig und allein nur ums Herz, dass unsere Herzen ihm zugewandt sind. Ja, darum kommt es an. Wenn ihr also zum Thema zum Beten nochmal, ja, geht mal rein, wenn ihr auch mal starten wollt mit tagtäglichem Gebet, ja, Gott loben und Gott danken wollt, dann geht am besten von unserem Jesus Christus selber lernen. Ja, warum nicht? Ne? Also geht mal rein ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 9 bis 13. Also Matthäus, Kapitel 6, Vers 9 bis 13. Jesus lehrt uns da, wie wir beten können. Und wir können das ihm da folgen. Wir müssen das nicht genauso tun, wie er das macht. Aber das ist ein Gebet, was ihr auch auswendig lernen könnt, wenn ihr wollt. Aber eben auch zu verstehen, dass wir in unseren Gebeten Gott danken können und auch Gott loben sollen, ja, und wir wollen auch Gott loben. Und so, dass wir auch eben anfangen, vielleicht unser Gebet, Gott danken, dass wir Gott danken, dass wir überhaupt beten können und auch vielleicht unser Gebet schließen, dass wir Gott danken, ja. Wie auch immer, es gibt ja, es geht nicht um die Worte, es geht nur ums Herz, wie ich gesagt habe. Und lest auch nochmal zum Jesus betet dann auch nochmal da im Johannesevangelium, Kapitel 17, das hochpriestliche Gebet. Aber schaut einfach mal, wie unser Herrgott, also Jesus Christus als Gott im Fleische, selber dann gebetet hat. Und wir aus, also Johannesevangelium, Neuen Testament, Kapitel 17, betet Jesus erstmal für sich selbst, dann für die Jünger und auch für alle, für uns alle dann, die wir zu ihm kommen als Christen, die wir Jesus Christus folgen. Und ja, schaut mal, ob wir dann vielleicht nicht das ein oder andere da lernen können und auch in unseren Gebieten einwirken lassen können. Das müssen wir nicht tun, das können wir aber tun. Und ja, Jesus hilft uns eben auch, ja, mit dem Gebet und Beten. Das Wichtige ist, dass wir zu ihm kommen im Gebet und dadurch auch in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen. Und nicht nur immer Sachen bittstellen oder für uns oder für andere beten oder für Sachen oder Dinge, sondern einfach ihm loben, Gott loben. Ja, ein kurzes Gebet sprechen. Lieber Jesus, ich danke dir, ich lobe dich, dass du da bist und dass du dich um mich kümmerst und dass du da bist und dass ich überhaupt beten kann und dir Lob sagen kann. Und ich bete dies in deinem geheiligten Namen, in Christus Namen bete ich. Amen. Ja? Und so könnte man das ein kurzes Gebet sprechen als Beispiel. Könnt ihr eure eigenen Gebete auch entwickeln? Ja, es geht darum, zu Christus zu kommen. Und das stärkt uns und das macht uns Kraft und Mut. Wie auch hier in dem Psalm sehen wir dann die Lobpreisung und die Psalme selber sind in gewisser Weise auch Lobpreisungen. Es sind Gebete letztendlich. Also Menschen, die ihre Herzen aussprechen, vor allem König David, jetzt nicht in diesem Psalm, aber in den anderen. Es sind auch Gebete, das ist also Gesang und Gebete, ja, die Texte im Alten Testament, vieles ist weitergegeben worden durch Singen, ja, die Psalmen in der alttestamentlichen Zeit, ja, durch Gesang ist das weitergegeben worden. Deshalb sind manchmal die Worte wiederholt, das merkt ihr dann, das seht ihr dann, das ist dann so weitergegeben worden. Aber ja, die ganzen Psalme könnt ihr nehmen und naja, das macht uns Mut. Und vor allem eben nochmal, also Matthäus 6. Kapitel, Vers 9 bis 13, Jesus' Gebet nochmal anschauen. Und dann Johannes Kapitel 17, wie Jesus da auch nochmal betet. Und das hilft uns und macht uns Mut. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass wir zu dir kommen können als reue Sünder, dass wir dich loben können und dass du bei uns bist. Dass wir deine Heiligkeit anerkennen und als reuige Sünder uns dir unterordnen und dass du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung zu dir zu wachsen. Und ja, wir danken dir nochmal hier für die Lobpreisung aus dem Psalm 72 und auch aus den Evangelien Matthäus und Johannes, dass du uns hilfst, dass wir beten können. Und es kommt nicht darauf an, was oder wie das klingt oder wie viele Worte wir sprechen, sondern es kommt darauf an, dass wir einfach unsere Herzen dir zugewandt sind und du uns dann hilfst, durch den Heiligen Geist in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Darauf kommt es an. Und wir danken dir dafür, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen, in Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.